Allein auf mich gestellt ging ich meinen Weg und ging ihn weiter mit dem klaren Wollen, das mich seit Eintreten als Mann in das Leben im Frieden und im Krieg und weiterhin seit meiner Entlassung aus dem Heere am 26.10.1918 ausgesprochen beherrscht hatte, dem Volk zu helfen und ihm Wege zur wehrhaften völkischen Geschlossenheit zu zeigen, die nicht durch Kleinmut und Spaltungen, nie wieder durch Revolutionierung und Revolution vernichtet werden konnte. Weit war ich auf meinem bisherigen Lebenswege in dem Erkennen des hierzu Notwendigen und der Zusammenhänge über den Kampf der überstaatlichen Mächte gekommen. Aber es war mir nach dem Weltkriege auch immer mehr gegenwärtig geworden, dass mir schließlich irgendein letztes wichtiges Erkennen noch fehlte. Was es war, wusste ich nicht. Aber ich wusste immer mehr, dass das von mir Gegebene noch unvollständig war und noch nicht die unantastbare Grundlage für die deutsche Volksschöpfung geben konnte. Ich deutete die Erkenntnis des Fehlens der letzten Klarheiten schon an und wie ich aufgehorcht habe, als mir Frau Dr. von Chemnitz bei ihrer Unterhaltung Ende Oktober 1923 ausgesprochen hatte, dass die völkische Bewegung eine arteigene weltanschauliche Grundlage, um mit dafür üblichen Worten zu sprechen, eine religiöse haben müsse. Im Drange der Ereignisse nach dem 9.11.1923 hatte ich zunächst hierüber nicht mehr nachgesonnen. Dann hatte ich Frau Dr. von Chemnitz am 10.04.1924 bei einer Feier meines Geburtstages in einem Nachbarhause zum Besten der Hinterbliebenen, der am 9.11.1923 Gefallenen über der göttliche Sinn der völkischen Bewegung und Mitte August 1924 auf der Tagung der damals geeinten völkischen Bewegung, der nationalsozialistischen deutschen Freiheitsbewegung in Weimar, über die Macht der reinen Idee sprechen hören. Ich las nun ihre einzigartigen Werke »Triumph des Unsterblichkeitswillens« und »Schöpfungsgeschichte« und gewann die Erkenntnis, sie gäbe das, was die völkische Bewegung brauche, um es nicht nur staatspolitisch, sondern weltanschaulich zur Grundlage der deutschen Volksschöpfung und, das wurde mir immer wichtiger, der Lebensgestaltung des einzelnen deutschen Menschen zu machen. Frau Dr. von Chemnitz hatte die Antworten auf die letzten Fragen über den Sinn des Weltalls, den Sinn des Menschenlebens, des Todes muss und der Rassen und Völker gefunden. Und eine Moral gegeben, die dem Einzelnen gerecht wird und den Sinn des Menschenlebens zu erfüllen, aber zugleich auch diesen Einzelnen in seiner rassischen Eigenart fest in Volk und Staat verwurzelt. Sie hat des Menschen Seele und der Volksseele ihre Bedeutung zurückgegeben. Ich deute dies alles hier nur an. Ich habe ja später oft genug hierüber geschrieben und werde darüber schreiben. Der Ausgleich zwischen den Belangen der Einzelpersönlichkeit und den Belangen von Volk und Staat war gefunden, den Liberalismus so schwer gestört hat und Diktaturen nicht bewirken. Zugleich erkannte ich mit jedem Tage mehr die Unvereinbarkeit der Christenlehre mit deutscher Volksschöpfung, ja ihre tiefe Gegensätzlichkeit zu ihr und einem freien völkischen und totalen Staat, sowie das Wesen der Christenlehre als Propaganda der Lehre der Juden- und Priesterherrschaft durch Zerstörung menschlicher und völkischer Eigenart und deutscher Moral. Ich wusste, dass wie ich am 7.8.1914 bei Lüttich den in die Festung einmarschierenden Truppen im Auto zur Zitadelle vorausgefahren war und am 9.11.1923 in München nach dem Feuerüberfall an der Feldherrnhalle meinen Weg zunächst allein fortgesetzt hatte, ich auch jetzt allein weit vorausschritt. Ich wusste dabei mit jedem Tage mehr, dass, wie im Häuserkampf bei Lüttich belgische Gewehre und an der Feldherrenhalle die Gewehre deutscher Landespolizei gegen mich gerichtet waren, jetzt die überstaatlichen Mächte mit den Mitteln ihres widerlichen Kampfes und hassende und mich nicht verstehende Deutsche mit nicht sehr viel anderen Mitteln gegen mich wirken würden. Das machte aber alles nichts. Ich wusste, dass ich die richtigen Wege gehe und hatte an meiner Seite in gleicher Höhe mit mir meine Frau, Frau Dr. von Chemnitz, zugleich als ein Beispiel des Zusammenwirkens von Mann und Frau für die Volksgenesung. Ja, wir schritten weit voraus um dem deutschen Menschen, dem deutschen Volke und dem deutschen Staate seine wahren Feinde zu zeigen, sie überwinden zu helfen und überdies jene Grundlagen zu schaffen, die der deutsche Mensch, das deutsche Volk und der deutsche Staat bedürfen, um den Menschen den Sinn seines Lebens erfüllen zu lassen, das Volk unsterblich zu machen und Deutschland nach menschlichen Begriffen in die Ewigkeit hinaus zu erhalten. Die weltanschaulich-völkische Revolution wirkte hinter der politischen und mit ihr. So entsteht die gewaltigste Revolution, die die Erde je erlebt hat. Sie führt zum Freiwerden der Völker und Staaten von der Herrschaft okkulter Priesterkasten aller Art, zur arteigenen Lebensgestaltung der Einzelnen und der Völker, beruhend auf der Einheit von Rasse, Erbgut und Gotterkennen, Recht und Wirtschaft, zur Erhaltung des Sinnes des Menschenlebens und des Sinnes der Völker. Möge der junge völkische und totale Staat diesen Sinn meines und meiner Frau und unserer Anhängerstrebens erkennen, das ihm Gegebene annehmen und dabei die hohe Bedeutung des Gegebenen zu würdigen wissen, um sich selbst Ewigkeitswerte zu geben.